or die. Die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Jetzt kommt ein Stück, das handelt über Kinder, die in einer Betonsiedlung wie der Gropiusstadt, Märkische Viertel, wohnen müssen und... Hallo, hier ist DIY or Die auf der 95,8 und es waren gerade Betonkombo mit dem Song Betonkids vom Live im KZ 36 Tape vom 3.5.80. Das war unser Intro und wir haben natürlich wieder neue Sachen mit dabei und Andi fängt heute an, bitteschön. Auch hallo von mir. Ich habe wieder was Neues Altes dabei, aber auch was Neues Neues. Es geht los mit einer Wiederveröffentlichung einer alten Schweizer Punk-Single. Und zwar geht es hier um Sperma aus Zürich. Das Berliner Label Static Age, was ja, wie wir in der letzten Sendung ja schon erklärt haben, als ich Technicolor vorgestellt habe, ja einen großen Schwerpunkt auf alten Schweizer Punk und New Wave setzt. Jetzt hat Static Age eben diese Sperma 7 Inch rausgebracht, beziehungsweise die Sperma 7 Inches. Das ist ein bisschen tricky, weil nämlich, die soweit ich das richtig verstanden habe, die Sperma Single in zwei Versionen erschienen ist, die auf der A-Seite in beiden Versionen der Song Zürich Punks, den ich auch spielen werde, und auf der B-Seite einmal gibt es eine Version mit dem Song Bombs und eine Version mit dem Song Sinnlos. Das Gute an der Wiederveröffentlichung ist, dass ihr auf der B-Seite beide Songs habt. Also eine Win-Win-Situation für alle Sperma-Fans. Das klingt auch lustig, für alle Sperma-Fans. Naja, ich kann nichts dafür, dass die Band diesen albernen Namen hat. Also die Jungs auf der Platte vorne sehen auch ziemlich albern aus. Auch sehr schicke Hosen. Ja, echte Punks. Nicht so das, was man heutzutage oft auf Deutsch-Punk-Shows sieht, sondern es sind so Punks, die auch noch gut aussehen. Obwohl ich oft die Theorie habe, dass die Punks in den 70er und 80ern meist so gut aussehen, weil es immer auf Schwarz-Weiß-Fotos war. Weil manchmal, wenn man so bunte Farbfotos sieht, dann sieht es auch manchmal ein bisschen trashig aus. Aber egal, auf jeden Fall sieht Sperma sehr gut, sehen die sehr gut aus und machen, ja, also... Der Song Zürich Punks, der ist ja ziemlich in Punkkreisen, wie man so blöd sagt, ziemlich bekannt und vielleicht kennen den einige von diversen Samplern. Der ist ja so ein bisschen so ein Schunkelsong, aber der auch leichte Trash-Momente hat, aber ich mag ihn sehr gerne. sehr cool ist natürlich auch das Schweizerdeutsch, und genau, und textlich, das, was man raushört, finde ich auch super, genau. Also viel Spaß mit Sperma und dem Song Zürich Punks von der Wiederveröffentlichung auf Static Age. Wochenlang haben sie es geschafft, für andere Leute einen Dreck gemacht. Doch jetzt endlich haben sie genug, im Ranzen haben sie eine grausame Wut. Im Plan denken sie jetzt, fahren in die Stadt und treffen sie. Die Geschäftsinteressen ist vorbei, sie träumen von Punk und Anarchie. Sie träumen von Punk und Anarchie. Sie werden Punk und Anarchie. Das sind Zürich Punks, das sind Zürich Punks, das sind die harten Zürich Punks. Heute Abend ist ein Konzert, für einmal ist ihr Langweil weg. An der Kasse steht sie jetzt drängt, und der Punks, wo ihnen wähnt. Und der Punks, wo gleich Zukunft wähnt. Und der Punks, wo gleich Zukunft wähnt. Das sind Zürich Punks, das sind Zürich Punks, das sind die erste Zürich Punks. Punks gehören mit Zürich brennt, schreit Zara TNT. Zeit von Flower Power ist vorbei. Zeit von Flower Power ist vorbei. Woodstock ist scheiße gewesen. Das sind Zürich Punks, das sind Zürich Punks, das sind die erste Zürich Punks. Verstehen. Jetzt fängt der Scheiß von vorne an. In der Hoffnung, seh ich vorbei. Deutsch für Punk und Anarchie. Sie deutsch für Punk und Anarchie. Sie deutsch für Punk und Anarchie. Sie werden Punk und Anarchie. Sie werden Punk und Anarchie. Sie werden Punk und Anarchie. Ja, Punk und Anarchie, das waren Sperma aus Zürich mit Schlagerpunk, jetzt wieder veröffentlicht auf Static Age Records. Genau, von Berliner Label zu Berliner Band. Wir kommen zu etwas Aktuellem, zu einer Band, die ja schon auch öfters gespielt wurde und vorgestellt wurde, und zwar Mülltüte aus Berlin, das Punk-Duo aus Berlin. Ja, die haben jetzt ihre erste LP 12-Inch veröffentlicht, nach 3 7-Inches und einer Demokassette. Ich muss gestehen, ich bin ja etwas skeptisch an die Sache rangegangen, weil ich mir gedacht habe, hui, jetzt haben sie schon 3 Vinyl-Veröffentlichungen, alles auf 7-Inch, bei so Hardcore-Punk-Sound, den Mülltüte machen, langt ja eigentlich auch so eine 7-Inch, und war erst so ein bisschen, mir haben mir gedacht, oh, wird mir das jetzt auch auf LP taugen? Ich habe, ohne vorzuhören, der Platte eine Chance gegeben und bin sehr begeistert. Es ist eine sehr, sehr hammergeile Hardcore-Punk-Platte. Kurz ein paar Worte zum Sound. Also für die, die vielleicht noch die nicht fleißig unsere Sendung immer gehört haben, also es ist schneller deutschsprachiger Hardcore-Punk, ohne aber, wie ich finde, viel Retro-Punk. Touch. Also es ist natürlich schon im Groben irgendwie schon 80s Hardcore Punk, aber sowohl von Artwork bis Texten bis auch vom Sound finde ich es eigentlich sehr sehr eigenständig und auch sehr 2015 Style, was ich bei vielen Bands, die so einen Sound machen, immer sehr vermisse, weil ja ist ein leichtes werde jetzt irgendwie auf keine Ahnung auf Chaos Set, Beton Combo, Toxoplasma oder wie auch immer zu machen. Aber Mülltüte machen das anders und machen da so einen eigenen, ja, deutschen Hardcore-Punk-Sound, der wirklich, ja, da sehr viel Power hat und auch textlich einiges zu sagen hat. Und ja, die Platte macht Spaß, also ist auch sehr abwechslungsreich. Also ist natürlich schon auch wieder sehr im Stil der Seven Inches zum Großteil. Aber auch wieder mit sehr geilen Hits und aber auch mit einigen, ja, ein bisschen experimentelleren Songs, wenn man es so nennen kann. Das hört sich jetzt krasser an, als es ist, aber es ist trotzdem Songs, die halt etwas herausstechen. Einen dieser Songs mit dem Namen Welle werde ich euch auch vorspielen. Live kann ich noch zur Band sagen, ein Review von mir, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ich finde die Band live gut. Hängt es aber auch ein bisschen damit zusammen, wo die Band spielt und wie der Sound da ist. In kleineren Räumen fand ich die Band immer sehr cool. Also es sind ja nur zwei Leute, also Gitarre und Schlagzeug, und sie spielen auch ohne Bass. Und in kleinen Räumen hat es eigentlich immer sehr gebatscht. Wenn ich die irgendwo gesehen habe, wo das alles so ein bisschen expliziter abgemischt war, fand ich dann oft mal ein bisschen dünn vom Sound. Aber gut, das ist halt nun mal so, wenn die Band ohne Bass ist. Schade finde ich auch bei der Band, muss ich auch oft gestehen, wenn ich mir die immer so anhöre, stelle ich mir eigentlich immer einen Sänger vor, der mit dem Mikro in der Hand abgeht. Das finde ich irgendwie auch ein bisschen schade, weil der Sänger der Band ja auch ein sehr guter Performer ist, was er ja auch immer in seinen anderen Bands, wie zum Beispiel Pick Control oder Bombenalarm oder Angstzustand gezeigt hat. Ich habe Angstzustand nie gesehen, aber ich denke mal, dass es da vielleicht auch so gut so war. Auf jeden Fall, das finde ich immer manchmal so ein bisschen schade, weil es halt eigentlich so ein Sound ist, zu dem eigentlich auch so ein Sänger live gut abgehen könnte. Aber das sind jetzt nur so Randnotizen. Aber trotzdem auf jeden Fall eine der, wie ich finde, aufregendsten deutschen Hardcore-Punk-Bands gerade. Und ich will jetzt gar nicht so viele Worte verlieren. Ich spiele euch den Song Welle vor. Er ist nicht so stellvertretend für die anderen Songs, wie ich schon gesagt habe, die anderen Songs sind wesentlich schneller, aber er passt trotzdem perfekt rein und ist ein Hit. Genau, ja. Welle von der selbstbetitelten ersten Mülltüte 12-Inch und ja, ich hoffe, da kommt noch mehr, weil jetzt ist meine Skepsis genommen, dass da kann jetzt auch noch mal eine 7-Inch kommen, wenn die da immer noch Lust haben, ja. Viel Spaß mit Welle. We'll be right back. Hier ist immer noch DIY or Die auf der 95,8 und es waren Mülltüte. Mit dem Song Welle von ihrer selbstbetitelten LP, selbst auch herausgebracht. Genau. Ich kann ja leider zu der Platte noch nichts sagen, weil ich sie noch nicht anhören konnte. Das war jetzt das erste Mal, dass ich was davon gehört habe und ich finde es sehr, sehr geil. Ja. Ich verwende ja, wie hier schon oft bemerkt wurde, nicht so viel Superlative. Aber bei der Band bin ich dabei mit den Superlativen. Ich finde es Hammer. Genau, aber der Song ist jetzt nicht so stellvertretend, sagt man da, für den Rest der Platte. Also sonst gibt es schon auch sehr viel schnellere Songs. Aber genau das finde ich bei der Platte sehr spannend, dass sie da mutig ist, auch solche Sounds mit in eine Hardcore-Punk-Platte reinzubringen. Und das Layout ist auch wieder sehr schön. Habe ich mir gerade noch so ein bisschen angeguckt. So, jetzt kommen wir zu meinen Platten, die ich heute mitgebracht habe. Als erstes, Andi, kannst du mir nochmal die Hülle? Ach nee, da. Als erstes habe ich eine Split 7-Inch mitgebracht, nämlich die Split 7-Inch von Daily Ritual und The Stops. Wir hören uns als erstes Daily Ritual an, die aus Singapur sind und die ich ja vor einer Weile hier schon mal vorgestellt habe, als die auch auf Tour waren. Und ja, es geht genauso weiter wie auf Platte. Wir hören den Song Suffocation. Rausgekommen ist die Split 7-Inch auf Sabotage und 4490. Und danach hören wir The Stops, da sage ich dann aber noch mal kurz was dazu. Erstmal Daily Ritual, bitteschön. Das war ein Daily Ritual mit dem Song Suffocation von der Split 7-Inch. Ich erzähle heute nicht so viel, weil ich immer noch stark erkältet bin. Ich habe seit Wochen Husten und wenn ich zu viel rede, dann endet es in Hustenanfällen. Jetzt hören wir von der anderen Seite der Split 7-Inch The Stops. Die kommen aus Portland, waren auch gerade eben erst auf Tour bis vor ein paar Tagen. Und spielen so recht eingängigen Punk, der manchmal so ein bisschen Powerpop-mäßig klingt, aber etwas melancholischer, unterkühlter oder wie auch immer. Und wir hören den Song Between the Lines, das ist der zweite Song. Also genau, das habe ich noch vergessen zu sagen. Es sind jeweils zwei Songs von jeder Band auf der Split 7-Inch. Und hier The Stops, bitteschön. Yeah. Das waren The Stops mit Between the Lines und hier ist immer noch DIY or Die auf der 95,8. Und als nächste Platte habe ich jetzt mitgebracht die Nervosas LP. Das ist die zweite, glaube ich, ne? Ja, die zweite von denen. Mhm. Rausgekommen auf Dirtnap. Nervosas sind aus Ohio und waren jetzt auch vor ein paar Wochen erst auf Tour. Haben wir uns in Würzburg angeguckt, war auch ziemlich geil. Und auf der Platte sind 12 Songs mit ja sehr treibenden, leicht paranoiden Punk. Zwischendurch sind so ein paar ruhigere Lieder, die ich ganz okay finde. Aber was ich zum Beispiel nicht so schön finde, dass die Platte mit einem sehr ruhigen Lied endet, Quarantine. Und das ist irgendwie kein gutes Schlusslied. Das ist aber eigentlich das Einzige, was ich an der Platte auszusetzen habe. Obwohl, nein, es gibt kein Textblatt. 2 Punkte. Ansonsten finde ich die sehr, sehr gut. Und ich habe ein bisschen hin und her überlegt, welches Lied ich spielen möchte, weil mein Hit eigentlich Industry ist. Ich habe mich jetzt aber dazu entschlossen, Permanently Isolated zu spielen, weil ich unbedingt gerne einen Song spielen wollte, wo die Gitarristin auch mitsingt. Also meistens singt der Bassist, aber manchmal singt die Gitarristin eben auch mit. Und das ist sehr, sehr schön. Und Permanently Isolated ist sozusagen mein Hit Nummer 2 auf der Platte. Und der geht so. Das war's schon. Die Lieder sind auch alle nicht so lang. Das ist schön. Und es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Platte. Holt ihr euch. Nervosas. Sehr, sehr geil. Jetzt habe ich noch was Neues mit dabei, das ich vor kurzem im Internet so entdeckt habe, weil ich das beim letzten Mal schon gemacht habe, dass ich dann so Sachen vorgestellt habe, die ich gerade so entdeckt habe und die letzten Tage sehr oft höre. Und zwar ist es eine neue Band aus Los Angeles mit dem Schlagzeuger von Rank Xerox. Und zwar ist die Rede von Vile. Sehr, sehr geiler, schräger Lo-Fi-Punk. Es sind 4 Songs auf dieser 7-Inch, die rausgekommen ist auf Cut Rate Records. Und die werde ich mir auf jeden Fall besorgen, weil die insgesamt sehr, sehr gut ist. Und wir hören den vierten, also letzten Song von denen. Und zwar heißt der Void. Und jetzt habe ich das hier gerade wieder weggeklickt. Jetzt muss ich das nochmal neu machen. So, okay, also bitteschön, Vile mit dem Song Void. Right. Das war es schon, das war ein Weil mit dem Song Void. Und jetzt übergebe ich das Mikro dankend an Andi. Andi darf jetzt ganz viel erzählen zu Dead Kennedys und zu einem Buch, das er noch nicht gelesen hat. Ja, das hört sich gut an. Ja, letzte Sendung habe ich ja schon mit einem Dead Kennedys Song aufgehört. Als Outro habe ich The Man with the Dogs damals vor einem Monat gespielt. Grund dafür war nicht nur, weil ich ja, wie alle wisst, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, Dead Kennedys ist ja meine Lieblingsband for all times ist, sondern weil ein Buch erschienen ist. Und zwar das Buch Dead Kennedys Fresh Fruit for Rotting Vegetables, The Early Years, so heißt es in den USA oder im englischsprachigen Ausland. In Deutschland erscheint das Buch im Ventil Verlag, heißt da California über alles. Genau, in Deutschland ist es auch mittlerweile draußen und ja, Jesse hat schon gesagt, dass ich es noch nicht gelesen habe. Das ist natürlich jetzt ein bisschen peinlich, wenn man ein Buch vorstellt, aber es noch nicht gelesen hat. Das Gute an dem Buch ist, dass es ja kein Roman oder keine wissenschaftliche Abhandlung ist, die man komplett gelesen haben muss, sondern es ist, besteht sehr aus, sehr viel auch aus Interviewfetzen und aus wörtlicher Rede, wie man das so schön nennt, aber eben auch aus vielen tollen Bildern und Collagen. Eine Sache, die ich aber auf jeden Fall erwähnen will, ist schon die Sache, dass es schon etwas Spezielles und Besonderes ist, dass mittlerweile dieses Buch erschienen ist. Und zwar, ich meine, Dead Kennedys ist jetzt ja auch keine Geheimband mehr. Ich meine, die, wenn sie im Punk und nicht nur im Punk, sondern auch in der Rockmusik generell einen Stellenwert haben, dann ist ihre Stellung auf jeden Fall musikhistorisch in einer Reihe mit The Clash, Sex Pistols und so weiter zu nennen. Grund aber dafür, dass eigentlich ja die lange überfällige Biografie immer noch nicht da war, war ja dieser, wie vielleicht einige von euch mitbekommen haben, die sich für Dead Kennedys und Punk interessieren, der jahrzehntelange Rechtsstreit der Dead Kennedys untereinander. Cello Biafra, der Sänger, hat sich ja Mitte, Ende der 80er fürchterlich mit seinen Bandmitgliedern zerstritten. Es ging da um Rechte an den Songs und so weiter. Und seitdem herrscht da Funkstille. In dem Buch kommen aber die beide zu Wort. Und es geht jetzt auch nicht um die späten Jahre, sondern wie das Buch hier heißt, die Early Years, um die frühen Jahre, genau genommen bis zum Erscheinen der ersten LP, Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Sie beide räuspern und husten. Ich weiß nicht, ob das man das gehört hat. Ich brauche nochmal das Buch, danke. Jesse blättert drin rum. Auf jeden Fall ist das Buch nicht nur jetzt eben gefüllt mit Informationen, sondern auch mit vielen tollen Artworks und Fotos. Artwork Meister ist ja, wie vielleicht manche wissen, der großartige Winston Smith, der ja einen Großteil oder fast alle Dead Kennedys Alben das Layout und die Innengrafiken gemacht hat. Genau, da sind sehr viele tolle Layouts zu sehen, viele Bekannte aus den Schallplatten, aber auch viele mir bisher Unbekannte. Genauso sind viele Flyer zu sehen, Live-Fotos und so weiter. Also das Buch macht Spaß, auch nicht nur zu lesen, sondern auch anzuschauen. Für mich als jemand, der sehr selten liest, da bin ich ehrlich, eine gute Sache, wenn da auch Bilder drin sind. Noch ein paar Worte zu Dead Kennedys möchte ich auch noch verlieren, zu der Bedeutung vielleicht auch für die Hörer und Hörerinnen, die Dead Kennedys nicht kennen und noch nicht wissen, dass das meine Lieblingsband ist. Man kann natürlich ist Lieblingsband und beste Punkband und solche Superlativ auch immer eine sehr subjektive Sache, aber was man auf jeden Fall objektiv sagen sollte und auch, man kann es auch mit Sicherheit musikhistorisch sagen, ist, dass die Dead Kennedys auf jeden Fall, was Musik angeht und speziell auch für den Punk, definitiv Maßstäbe gesetzt haben. Das, was im Endeffekt eine Band wie Crass für England und Europa war, waren die Dead Kennedys für die USA. Im Gegensatz zu Crass, die ja auch Politik mit Punk sehr stark verbunden haben, waren die Dead Kennedys aber eine Spur witziger, während Crass doch eher, also nicht falsch verstehen, ich bin auch sehr großer Crass-Fan, aber die guten Crass waren ja schon auch Anhänger des Predigens und waren ja auch sehr ernste Leute, was man von den Dead Kennedys nicht behaupten kann. Sie haben ja schon auch sowohl was Artworks als auch was Texte angeht, schon viel kritisiert, angeprangert, aber haben das auch mit einer, ja, mit dem klassischen Zynismus und der Ironie, die wir im Punk so lieben, gemacht. Und das hat die Dead Kennedys sehr speziell gemacht, ebenso aber auch diese, ja, großartige Verbindung und da auch wieder der Vergleich zu Crass von Artworks, also Plattencover und auch Beiheft und der Musik. So zum Beispiel haben die Dead Kennedys, die in ihren Schallplatten sehr oft zu den Liedern eigene Collagen gemacht, die das Thema des Songs ja nochmal verdeutlichen oder visuell untermalen. Genau, und das sind alles so Sachen, die eigentlich vorher ja, eigentlich so in dem Maße, finde ich zumindest, oder vielleicht bin ich dann auch nicht, bin ja auch nicht allwissend, aber meines Wissens nach haben da die Dead Kennedys auf jeden Fall Maßstäbe gesetzt. Genauso auch musikalisch natürlich, waren sie ja schon eigentlich auch so Urgesteine der US-Punk-Bewegung, sind aber auch da immer sehr ausgebrochen, also haben sich auch nicht gescheut, auch mal rum zu experimentieren, haben auch die Hardcore-Sounds von Bands wie Black Flag und Bad Brains mit aufgegriffen, haben auch Post-Punk-Elemente mit reingebracht auf späteren Platten. Also ist wirklich eine absolut aufregende Band. Ich kann nicht genug davon schwärmen. Genau. Ansonsten sei gesagt zu dem Buch, also ich denke, es ist sowohl für Nichtwissende als auch für Dead Kennedys Fans eine gute Sache. Und wer sich das besorgen will, wird es bestimmt in den Buchläden finden, aber auch in woanders, denke ich, in Mailordern. Und bei der Linken Literaturmesse in Nürnberg, die demnächst am kommenden Wochenende im K4 stattfindet, wird das Buch auch vorgestellt werden. Das nur nochmal als kleiner Hinweis. Oder auch beim Ventil Verlag direkt kann man es auch bestellen. Genau. Und bevor ich jetzt noch wieder in Superlativen Schwärmereien reingerate, habe ich so ein paar bisschen ein Best-of der frühen Dead Kennedys mitgebracht, war ja, wie ich ja schon erwähnte, das Buch Die frühen Jahre, The Early Years, behandelt. Genau, und das hören wir jetzt. Die Songtitel und auf welcher Platte sie erschienen sind, hört ihr dann von mir danach. Auf jeden Fall gibt's jetzt mal ein bisschen kurzes Best-of frühe Dead Kennedys, aber ohne California über alles und Holiday in Cambodia, weil das kennt ihr eh alle, hoffe ich zumindest. Viel Spaß mit den Dead Kennedys. We'll be right back. promise not to listen to dad. Don't back. Oh, it's infinite said, never do that. You learn something, refuse the words, say that. Which are really good, you're just a copycat. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Don't listen to church, don't go back. Memorize this, don't you dare look at that. There are little team of sisters who take the doors. Dress as every quarterman, the king of the boys. Does all boring, boring, boring. A witch tape machine recording. Does all boring, boring, boring. Heard all this before. The lad loves the world's blossom anywhere. The chief parson got his place everywhere. Frank said he became a monster just like you. His car's always showing something talks to you. You're so boring, boring, boring. Always sick, machine recording. You're so boring, boring, boring. Heard all this before. Heard all this before. Heard all this before. Your emotions make you a monster. Your emotions make you a monster. Your emotions make you a monster. Your emotions make you a monster. A little strange. We go! perfect. Barbie doll eyes, white fingers down your dress. One more time. The landlord's here to visit. They're passing disco down below. Says I'm doubling the rent, 'cause I'm building some damn. Das war jetzt mein Flüht at Kennedys Best of. Ein Song war nicht Flüht at Kennedys, also zeige ich gleich was dazu. Gerade habt ihr aber gehört Let's Lynch the Landlord von der ersten LP Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Dafür habt ihr gehört den Song Saturday Night Holocaust von einer Maxi, wo ich jetzt mir gar nicht mehr sicher bin, auf wo das die B-Seite war. Auf jeden Fall ist die zu finden auf dem Give Me Convenience or Give Me Death Singles Compilation. Dann vorher habt ihr gehört Your Emotions von der ersten LP, davor Inside, auch auf der Give Me Convenience or Give Me Death zu finden und davor von der ersten LP When Ya Get Drafted. Ich habe noch eine Sache noch zu Dead Kennedys, dann geht's weiter mit dem Veranstaltungskalender. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich im Gegensatz zu anderen politischen Bands der 80er oft den Humor und diesen Punk-Zynismus, den die Dead Kennedys ja in die Spitze getrieben haben, teilweise auch bei so Liedtiteln wie Saturday Night Holocaust übers Ziel hinausgeschossen sind, wie ich finde. Aber trotzdem ein Zitat, wo Cello Biafra über die Dead Kennedys spricht oder über sich selbst spricht. Cello Biafra spricht ja sehr gerne über sich selbst, aber er bringt es ja sehr gut auf den Punkt, was ich da gesagt habe. Ich sag's mal auf Englisch. We have a sense of humor and we're not afraid to use it in a vicious way if we have to. In some ways we're cultural terrorists using music instead of guns. Also wir haben einen bestimmten Sinn von Humor und wir haben keine Angst, ihn auch in einer vicious, teuflischen oder bösartigen Art zu benutzen. Und man könnte in manchen auf eine gewisse Weise sagen, dass sie kulturelle Terroristen sind, die aber Musik statt Waffengewalt verwenden. So spricht Cello Biafra über sich. Ich wünschte, ich könnte auch so über mich sprechen. Cello Biafra macht das einfach. Nein, ja, ich meine, gut, man muss ja sagen, ich denke, man kann ja viel Cello Biafra-Interviews hören und Jesse hat vorhin erzählt, sie hat letztens eine Doku über The Saints aus Australien angeguckt und da kommt natürlich auch Cello Biafra zu Wort. Er hat ja zu allem eine Meinung. Und ja, aber dennoch muss man halt einfach auch sagen, es ist auch eher als eine wichtige Person für die ganze Punk-Geschichte gewesen. Nicht nur, weil ich jetzt so ein bisschen überschlagen habe, bevor wir in VK kommen, noch ein Wort zu seinem Label, was er auch in Anfang der 80er gegründet hat, oder Ende der 70er, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, Alternative Tentacles aus San Francisco. Ein Label, was eigentlich auch, ja, wie kaum ein anderes, natürlich gab es auch Labels, nicht SST oder Discord und so weiter in den USA, aber Alternative Tentacles war ja schon ein speziell politisches DIY-Hardcore-Punk-Label, wo er schon auch nicht auch nur US-Bands, sondern auch internationale Bands immer wieder veröffentlicht hat, auch ein Label, was heute auch noch aktiv ist und auch weit weg ist von nur Reissues machen, sondern auch immer noch aktuelle Bands pusht. Und das finde ich auch eigentlich sehr spannend, dass da Biafra immer noch eigentlich sehr am Start ist mit so Punk-Aktivismus, wenn man es mal so nennen kann. Also ich meine, gut, ist ja auch oft über Punk hinausgegangen, das Label, was ja auch gut ist. Gut, so viel dazu. Bevor ich mich jetzt noch verzettel und weiter über das Buch rede, was ich noch nicht mehr gelesen habe, kommen wir jetzt zum Veranstaltungskalender. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Dead Kennedys. Mit dem Dead Kennedys Special. Ja. Hier bei DIY or Die. Wir kommen zum Veranstaltungskalender und los geht's am Samstag, den 31.10., auch bekannt als Halloween, in Nürnberg im Heute, im Quellegebäude. Genau, das Fest, was langsam aber sicher Allerheiligen ablöst, und zwar ist das Halloween. Genau, und da ist unter dem Namen Mikrodisco ab 19 Uhr, das ist wichtig, 19 Uhr, weil am nächsten Tag ist Tanzverbot, es geht schon um 19 Uhr los, ist dann eine Party, da wird aufgelegt, Wave, Elektro, Post-Punk und so weiter, also es wird, denke ich, düster werden, weil Halloween ein Gruselfest ist. Genau, und am Mittwoch, den 4.11., ist ein Konzert in München im Café Kult. Und zwar spielen Schiermerk und Penguin aus Würzburg. Genau, und Schiermerk sind aus Philadelphia. Und die hören wir uns jetzt mal an, und zwar mit dem Song Fan the Flames, Schiermerk. You can be there, give it to me. Das waren Sheermac mit ihrer bekloppten Mischung aus Power, Pock und 70s Rock. Und die spielen, wie gesagt, am Mittwoch, den 4. November im Café Kult. Weiter geht's dann am Freitag, den 6.11. Da ist im Projekt 31 in Nürnberg die Armed with a Mind Antifa Soli, nein, der Armed with a Mind Antifa Soli Gala Abend. Unter dem, genau, mit den Bands. Das Flug, die machen Elektropunk aus Berlin, und Kaputtkrauts, die machen Punk aus Berlin. Und los geht es ab 19 Uhr. Am selben Tag ist in Fürth im Kunstkeller auch noch ein Konzert. Ja, da machen die Bunkersyndikat-Leute Dorik, eine Minimal Wave Band aus Athen, und danach legen sie dann wieder ja Wave, Synth, Dark Wave, Postpunk, was auch immer, auf. Genau, das wird schön. Am Freitag, den 13.11., gibt es dann einen Vortrag im, habe ich gar nicht aufgeschrieben, im Zentralcafé, im K4, und zwar von Frank A. Schneider. Der war ja im Sommer schon mal im Projekt 31 mit demselben Vortrag. Falls ihr ihn verpasst habt, also alle, die ihn verpasst haben, können jetzt also ins Zentralcafé, und zwar hält er da den Vortrag My Future in the SS. Es geht um NS-Symbolik im Punk und Postpunk, hauptsächlich im deutschen Punk und Postpunk. Und das ist ein sehr interessantes Thema. Mhm. Und es ist ja auch immer so ein bisschen Infotainment mit Frank A. Schneider. Also, der hat viel von den Dead Kennedys, der Frank A. Schneider, finde ich. Das meine ich positiv. Da freut er sich jetzt bestimmt. Weiß ich nicht, ob er sich darüber freut. Oder auch nicht. Ich habe es aber nett gemeint. Wahrscheinlich ist es ihm egal. Am selben Tag ist aber auch noch eine Veranstaltung, oder vielleicht kann man dann auch danach hingehen. Genau. Ich habe jetzt nämlich die Uhrzeit vom Vortrag vergessen. Ich glaube aber, es war 20 Uhr angekündigt. Ist in der Nachbarstadt oder Halbnachbarstadt Erlangen im Jugendhaus. Im Erlanger Jugendhaus wird da aufgelegt, und zwar Punk, New Wave und Pop von der Schallplatte. Ab wann geht's da so los? Weiß ich nicht. 8, 9, 10? So früh? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kann man zum Beispiel auch beides mitnehmen. Ja. Vortrag und tolles DJing in Erlangen. Am Sonntag, den 15. November, ist dann im Projekt 31 in der Matinee-Show. Mit, ich kann es nicht lesen, Surmoy? Ja, ich weiß nicht, wie man es spricht. Vielleicht Französisch, dann wäre es Surmoi, weil es ist eine Screamo-Band. Da ist immer Screamer aus dem Ruhrpott. Aber vielleicht, die haben immer französische Namen, diese Screamo-Bands. Nicht immer, aber oft. Another 5 Minutes, die machen Hardcore-Punk und sind aus Straßburg. Genau. Die haben einen englischen Namen, obwohl sie aus Frankreich kommen. Und das waren unsere Tipps, wie immer unvollständig, für Oktober und November. Nachlesen könnt ihr die Veranstaltungstipps als auch die Playlist von heute auf unserem Blog, der da heißt diyordie-radio.blogspot.de. Und unsere nächste Sendung ist am Montag, den 23. November. Und jetzt haben wir noch einen schönen Outro-Song. Ja. Den darfst du ankündigen, weil du ihn von den wundervollen Pandoras, von ihrer zweiten LP, aus eine Band aus dem wundervollen Los Angeles. Und da hören wir den Song That's Your Way Out. Viel Spaß und noch einen schönen Abend und bis bald. Und wer die Pandoras nicht kennt, soll sich die auf jeden Fall mal anhören. Der lernt sie jetzt kennen.